Aus Anlass des 69. Gründungstages der DVRK stellte das Afrikanische Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, das seinen Hauptsitz in Nigeria hat, das klassische Werk von Genossin Kim Jong-un. Kämpfen wir tatkräftig unter dem hoch erhobenen Sonnengut-Banner bis zum endgültigen Sieg in vollem Wortlaut ins Internet.